Erster Paschur war ein Priester und Aufseher im Tempel. Er hörte, wie Jeremia sprach. Zweiter Paschur schlug Jeremia. Er legte Jeremia in einen Block. Dieser Block war am Benjaminstor beim Tempel. Dritter, am nächsten Morgen befreite Paschur Jeremia. Jeremia sagte zu ihm, Jahwe nennt dich nicht Paschur. Er nennt dich Grauen Ringsum. Vierter, Jahwe sagt, ich mache dich und deine Freunde zu einem Grauen. Deine Freunde werden durch das Schwert sterben. Du wirst es sehen. Ich gebe Juda dem König von Babel. Er wird die Menschen nach Babel bringen. Er wird sie mit dem Schwert töten. Fünfter, Jahwe sagt, ich gebe alle Vorräte der Stadt weg. Auch alle Dinge und Schätze der Könige Judas. Die Feinde werden alles rauben. Sie werden es nach Babel bringen. Sechster Paschur, du und deine Familie werdet gefangen sein. Ihr werdet nach Babel gehen. Dort wirst du sterben und begraben werden. Das gilt auch für deine Freunde. Du hast ihnen Lügen erzählt. Siebter, Jeremia sagt zu Jahwe, du hast mich überredet. Ich habe mich überreden lassen. Du warst stärker als ich. Ich werde immer ausgelacht. Alle Leute spotten über mich. Achter, wenn ich spreche, muss ich rufen, Unrecht und Gewalt. Das Wort Jahwes bringt mir immer Beschimpfung und Spott. Neunter, ich dachte, ich will nicht mehr an Jahwe denken. Ich will nicht mehr in seinem Namen sprechen. Aber in mir war es wie Feuer. Es war in meinen Knochen. Ich versuchte, es zu ertragen. Aber ich konnte es nicht. Zehnter, ich hörte viele Leute schlecht über mich reden. Sie sagten, zeigt ihn an. Meine Freunde warten darauf, dass ich einen Fehler mache. Sie denken, dann können wir uns an ihm rächen. Elfter, aber Jahwe ist mit mir. Er ist wie ein starker Held. Meine Feinde werden fallen. Sie werden nichts erreichen. Sie werden sich sehr schämen. Sie haben nicht klug gehandelt. Zwölfter, Jahwe, du prüfst die guten Menschen. Du siehst, was in ihren Herzen ist. Lass mich sehen, wie du dich an meinen Feinden rächst. Ich habe dir meine Sache übergeben. 13. singt für Jahwe. Lobt Jahwe. Er hat die armen Menschen gerettet. Er hat sie vor den bösen Menschen gerettet. 14. Der Tag meiner Geburt soll verflucht sein. Der Tag, an dem meine Mutter mich gebar, soll nicht gut sein. 15. Verflucht sei der Mann. Er brachte meinem Vater die gute Nachricht, ein Junge ist geboren. Er machte meinen Vater sehr froh. 16. Dieser Mann soll leiden wie Städte. Jahwe hat diese Städte zerstört. Er soll am Morgen Geschrei hören. Er soll mittags Kriegslärm hören. 17. Warum? Weil er mich nicht im Mutterleib sterben ließ. Dann wäre meine Mutter mein Grab gewesen. Ihr Körper wäre immer schwanger geblieben. 18. Warum bin ich geboren worden? Ich erlebe nur Mühe und Kummer. Meine Tage vergehen in Schande.